An der Front für den Wiederaufbau der Überschwemmungsgebiete im Bezirk Nordhamgyong werden weitere Erfolge erzielt. Die Soldaten der koreanischen Volksarmee haben in mehr als 40 Tagen in der Gemeinde Obong, dem Gebiet Yuson, der Gemeinde Inge und den weiteren Orten der Stadt Faerong die Wohnhäuser für 1803 Familien und in der Kreisstadt und der Gemeinde Namjak vom Kreis Yonsa die Wohnhäuser für 504 Familien schlüsselfertig gebaut. Auch die Soldaten der Volksarmee, die im Kreis Mosan eingesetzt sind, haben die Wohnhäuser für 1486 Familien, darunter 50 fünfstöckige und 169 einstöckige Wohnhäuser, bezugsfertig gebaut. Im Kreis Gyeongwon wurden die Wohnhäuser für mehr als 500 Familien von den Volksarmeisten und Bauarbeiten errichtet.